Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist wieder einmal der Sunday Service mit neuer Musik, neu unter anderem das neue und dritte Album von Darwin Deeds. Es wird heißen Double Down, davon einiges heute zu hören. Es gibt Musik von Zach Condon und seiner Band Beirut, ebenfalls dabei aus Hamburg sind Halma. Dann eine neue Band aus London mit dem Namen Gänger, die ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Außerdem gibt's was von Die Nerven. Dann sind Here We Go Magic dabei. The Twilight Set mit im Programm, die Aeronauten, Lila Diane. Also auf jeden Fall volles Programm hier, wie immer beim Sunday Service. Eben gerade hörten wir Jipper. Hinter Jipper verbirgt sich ein gewisser Joey Corrales. Der kommt eigentlich aus Texas, wohnt inzwischen aber in Kalifornien und hat gerade eben mit Tiny Paws sein drittes Album veröffentlicht, wie auch der Vorgänger. Musik im Stile von Bands wie Boards of Canada vielleicht. Die neue Platte nicht ganz so spannend wie das vorherige Werk. Ein bisschen zu viel Synthi-Götterl hier drauf zu hören. Die vorherige war noch mehr so mit Cut and Paste am Computer zusammengesetzt. Die neue Platte klingt schon fast wie ein moderner Jean-Michel Jarre. Weiter geht's hier mit Elvis Perkins. Go ask for the gasoline, mama. Go ask for the gasoline, mama. Say please, oh pretty please, may I have the gasoline, mama. Oh, but I let you in, you silly old. The ear of blue corn, but I let you win. You indefinite thing. Now go ask for the gasoline, mama. Go ask for the gasoline. Das ist der Sohn des Schauspielers Anthony Perkins und der wollte nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten, sondern lieber Lo-Fi-Musik machen. I Obeyed heißt sein drittes Album, gerade eben erschienen und darauf klingt er sehr karg, eher low als Hi-Fi. Die Arrangements allerdings dann doch fast schon opulent arrangiert mit Streichern, Flöte, Harfe und vielen kleinen Soundtupfern, die man so ein bisschen suchen muss, aber sie sind auf jeden Fall da. Gasoline hörten wir gerade von Elvis Perkins, schöne Platte, so ein bisschen Lonesome Cowboy mäßig. Erotic Market sind ein Duo, ein ganz frisches, avantgardistisches aus Frankreich. erfolgreich. Blablarians heißt ihr Debütalbum und hier kommen sie mit Retro Retardo. Das war der Erotic Market. Da verbergen sich Marine Pellegrini und Lucas Garnier. Beide, wie gesagt, aus Frankreich, machen seit 2012 zusammen Musik als Erotic Market. Und Blablarians heißt ihr Debütalbum. Der Sound da drauf, ein bisschen Trip-Hop, ein bisschen Elektronik, ein bisschen ja, fette Basslinien. Und vor allen Dingen der etwas aufmüffige Gesang von Marine Pellegrini, der hier und da dann doch manchmal auch an MIA zum Beispiel. Und ja, einige Songs lassen sich schon mit dem Debütalbum damals Arula vergleichen. Ja, und das gerade eben Retro Retardo, ein Song von Erotic Market. Mit Flanger geht's weiter. Nach 10 Jahren ein neues Album. Lollopdripper heißt das Ganze. Hier kommt Flanger mit Sweet Silence. Thank you. Das war also die süße, stille Sweet Silence von Flanger. Hinter Flanger verbergen sich Atom und dann Bernd Friedman, die aus verschiedensten anderen Zusammenhängen kommen. Aber als Flanger eigentlich immer Musik machen, die sich zwischen verschiedenen Genres ganz geschickt hindurch wuselt, wie ein bisschen Jazz, ein bisschen Elektronik-Sound, ein bisschen Ambient auch hier und da mal dabei. Lullaby Dripper heißt das neue Album der beiden. Da wird dann schon mal ganz gehörig der Kopf verdreht, was zumindest die Genres angeht. On and On sind ein Trio aus den USA. Die haben vor, weiß ich gar nicht, 2-3 Jahren ist es hier ihr Debütalbum veröffentlicht. Wurde damals schon relativ groß beachtet. Nun der Nachfolger And the Wave Has Two Sides. Das ist das neueste Werk von On and On. Hier kommen sie mit I Can Love. der Song I Can Love von On and On. Ein Trio aus Chicago und Minneapolis kommen die drei Mitglieder. And the Wave has Two Sides, das ist ihr neuestes Album. Doch machen sie Indie-Rock mit ein bisschen Stadion-Sound vermischt. Eine ganz grausame Mischung, wenn ihr mich fragt. Das Debütalbum damals war ganz okay. Diese neue Platte gehört eigentlich verboten. Auch der Song gerade eben war ja eigentlich nicht wirklich eine tolle Geschichte, oder? Pure Bathing Culture sind ein Duo aus Portland. Sarah Vespril und Dan Hintman verbergen sich dahinter. Die haben auch schon die eine oder andere Platte gemacht. Pray for Rain, das neueste Album erscheint diese Woche. Auch komischer Titel, muss ich sagen, als ob man nicht was Besseres sich ausdenken könnte. Hier kommen sie mit Darling, Save Us, Pure Bathing Culture. Culture, ja, schon ein sehr merkwürdiger Bandname, aber auch sehr einprägsam. Hörten wir gerade die Band aus Portland, kommen sie. Pray for Rain heißt ihr neuestes Album und Darling Save Us, gerade eben dahingehaucht sozusagen von der Stimme von Sarah Vespril. Here We Go Magic, eine Indie-Band aus den USA, die auch schon so einige Platten veröffentlicht hat. Be Small heißt ihr neuestes Werk, davon hören wir hier den Titelsong. Be small, just as you are. We Go Magic waren das gerade. Die kommen aus New York. Kopf und Sänger dieses Trios ist Luke Temple, der auch schon die eine oder andere Soloplatte veröffentlicht hat. Be Small hatten wir gerade. Titelsong vom gleichnamigen Album und die Songs darauf sehr britisch geprägt, was das Songwriting betrifft. Sehr elegant gemacht, das Ganze. Elegant, wie immer auch, die Aeronauten, die Band aus der Schweiz, veröffentlicht mit Heinz gerade eben ihr neuestes Album. Hier kommen sie mit Schaffhausen Calling. I say it'll be too late to burn, but it's good when we get to hell. The time to burn. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Heimer, eine Band aus Hamburg, die diese Woche ihr inzwischen schon sechstes Album Granular veröffentlichen wird. Wer Heimer kennt, der kennt den Sound dieser Band, eigentlich so klassischer Slow-Motion-Post-Rock, aber die Platte, die neue, klingt dann doch wieder einen Tick anders. Die Keyboards sind weg, dafür gibt es mehr Gitarrensounds, ein bisschen erdiger das Ganze, ein bisschen fast rockiger kann man sagen, auch ein Tick ruhiger geworden sind sie irgendwie. Und sehr ruhig, sehr in sich gekehrt, das Ganze. Deep White hörten wir gerade, Heimer waren das vom Album Granular. Weiter geht's hier mit Kurt Weill vom Album, vom neuesten Album Believe I'm Going Down. Hier kommt er mit That's Life Though. Thank you. physics have shown that a man must walk through life via peaks and valleys. There was a man, a big old-hearted man that we all put on a pedestal. And when he left this earth, well, he left so many loved ones behind. That's life, though. Live Though, das war der großartige Kurt Weill vom großartigen neuen Album mit dem Titel Believe I'm Going Down. Wirklich wahnsinnig gute Platte. Auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite. Hektar, das ist ein Projekt von einigen Leuten, die sonst bei Lambchop mitmachen. Kopf davon ist Kurt Wagner, natürlich Sänger auch von Lambchop und auch Sänger hier bei Hektar. Ebenfalls dabei sind Ryan Norris und Scott Martin. The Diet heißt das Album, das Debütalbum von dieser Band, und ich habe da zwar schon mal ein, zwei Songs von gespielt, aber hier nochmal einer hinterher für euch. Da heißt Give Us Your Name. Sie kommen, Hektar. We'll be right back. Tja, Hektar klingt schon ganz anders als das, was man von Lamb Chop so kennt. Also weniger ein Nebenprojekt, sondern mehr so eine ganz andere Baustelle. Hektar, wie gesagt, drei Herren. Ansonsten bei Lamb Chop im Dienst. Kurt Wagner, Ryan Norris und Scott Martin hier mit Elektro-Sounds, die eigentlich ganz spannend klingen, weil sie nicht dieses typische Elektro-Klischee, diesen typischen Trends entsprechen, die vielleicht gerade so vorherrschen, sondern sowas ganz Eigenes machen und dadurch Platte auch so ein bisschen mit Ecken und Kanten anders klingt als sonstige Scheiben aus diesem Metier vielleicht. The Diet heißt das Album von Hektar und gerade eben Pretty Ghetto, ihr Song. Rival Consoles, denn da verbirgt sich der in London lebende Produzent Ryan Lee West, macht auch elektronische, akustische, instrumentale Musik. Howl heißt sein neuestes Album. Hier kommt er mit Looming.